Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe den Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Rede vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Sie legen mir Stricke auf dem Wege, da ich aufgehe. Schaue zur Rechten und siehe, da will mich niemand kennen. Ich kann nicht entfliehen, niemand nimmt sich meine Seele. Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Merke auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir so mächtig. Führe meine Seele aus dem Kerker, dass ich danke deinem Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohl tust. Ich rufe zu dir, eile zu mir. Vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe. Mein Gebet müsse vor dir taugen, wie ein Räucheropfer. Meine Hände aufheben, wie ein Abendopfer. Behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Neige mein Herz nicht auf etwas Böses, ein gottloses Wesen zu führen mit den Übeltätern, dass ich nicht esse von dem, das ihnen geliebe. Der Gerechte schlage mich freundlich und strafe mich, das wird mir so wohl tun als ein Balsam auf meinem Haupte, denn ich bete stets, dass sie mir nicht Schaden tun. Ihre Führer müssen gestürzt werden über einen Fels. So wird man dann meine Rede hören, dass sie lieblich sei. Unsere Gebeine sind zerstreut bis zur Hölle, wie einer das Land zerreißt und zerwühlt. Denn auf dich, Herr, sehen meine Augen. Ich traue auf dich, verstoße meine Seele nicht. Bewahre mich vor dem Stricke, den sie mir gelegt haben, und vor der Falle der Übeltäter. Die Gottlosen müssen in ihr eigenes fallen miteinander, ich aber immer vorübergehen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche und der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.